Kontext 21. Giordanos Auftrag. Ein Gespräch mit Erwin Ries. Sendungsgestaltung Manfred Gmeiner. Ich hatte Glück. Ich habe überlebt. Und ich habe mein Versprechen gehalten. Pünktlich zu Redaktionsschluss lag mein Text auf Giordanos Schreibtisch. 10.000 Zeichen wie vereinbart. Und wie vereinbart erschien der Text auch in der Oktobernummer des Manhattan Wheeling Courier. Aber der Artikel, von dem ich hoffte, er werde die Welt aufrütteln, blieb in New York ohne Reaktion. Obwohl Giordano das Heft an eine Reihe von Menschenrechtsgruppen geschickt hatte, fand keine es der Mühe wert, den von mir erhobenen Beschuldigungen nachzugehen. Einzig ein Exil-Ungar meldete sich, doch nur, um die Verunglimpfung seiner ehemaligen Heimat zu beklagen. Die österreichischen Behörden, die ich noch am Tag meiner Rückkehr aus Vukovar informierte, bekundeten zwar Interesse und Verständnis, traten die Ermittlungen aber umgehend an ihre ungarischen Kollegen ab. Deren Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Der Autor habe wohl eine lebhafte Fantasie, hieß es in dem Brief, den ein junger Kriminalbeamter mir aushändigte, wobei er übers ganze Gesicht grinste. Falls ich vorhätte, die Anschuldigungen zu wiederholen, müsse ich mit einer Klage der Republik Ungarn rechnen, schloss das Schreiben. Anstatt einen Skandal aufgedeckt zu haben, stand ich als Lügner und Spinner da. Und es gab nichts, was ich dagegen hätte tun können. Ich hörte auf, für die Geschichte zu kämpfen. Ich kämpfte auch nicht um meinen Ruf. Ich schwieg. Manchmal scheint Schweigen eine Möglichkeit zu sein, weiterzuleben. Aber das Schweigen, so stellte sich bald heraus, war ein armseliger Zufluchtsort. Denn die Angst, dass das Geschehene eines Tages wieder auftaucht, ließ mich nicht los. Dazu gesellte sich die Angst vor dieser Angst, und von da an war ich verloren. Ich verließ die Wohnung nicht mehr, saß am Fenster und starrte teilnahmslos vor mich hin. Abends trank ich eine Flasche Wein, manchmal zwei. So ging das einige Wochen, bis meine Haushälterin die Diskette des Dozenten fand. Sie lag im Wäschekasten ganz oben, dort, wo ich vom Rollstuhl aus nicht hinlangte. Ich wusste nicht, dass ich die Diskette noch besaß. Ich war der Meinung, die Amerikaner hätten sie in Vukovar an sich genommen. Meine Haushälterin druckte den Text für mich aus, und als ich die Notizen des Dozenten, die er während unserer Fahrt niedergeschrieben hatte, las, wusste ich, dass ich nicht länger vor der Geschichte weglaufen konnte, der Geschichte jener verhängnisvollen Reise nach Ungarn. Ich kochte starken Kaffee und begann zu schreiben. Wenn ich den Stift nicht mehr halten konnte, weil die Finger schmerzten, sprach ich auf Band. Und wenn ich heiser wurde, tippte ich auf meiner alten Schreibmaschine. Ich schrieb in der Küche auf einem Ausziehtisch. Wenn mein Kreuz nicht mehr durchhielt oder mich die Müdigkeit übermannte, legte ich mich für ein paar Stunden aufs Kanapee. Ich nahm mir nicht einmal die Zeit, mich richtig anzuziehen. Halbnackt lümmelte ich im Rollstuhl und schrieb. Meiner Haushälterin verwehrte ich den Zutritt zur Wohnung. Sie musste mir das Essen beim Fenster hereinreichen. Ich ging nicht ans Telefon, hob die Post nicht aus und stellte auch den World Service des BBC, ansonsten mein Begleiter durch den Tag, nicht an. Einige Stellen aus den Notizen des Dozenten klebte ich in den Text. Auch sie gehören zur Geschichte und ich habe sie deutlich gekennzeichnet. Heute Morgen, kurz vor Tagesanbruch, bin ich mit der Arbeit fertig geworden. Ich bin müde und erschöpft. Was ich schon während des Schreibens befürchtet hatte, ist eingetreten. Keine Last ist von mir abgefallen. Ich verspüre keine Erleichterung. Ich hatte Glück. Ich habe überlebt. Sie haben da als jüngste Novelle den Roman Giordanos Auftrag geschrieben. Der hat die Form eines Krimis. Derjenige, der erforscht, ist ein Journalist, der nach Ungarn reist, um einen Kriminalfall aufzuklären. Ist das eigentlich Ihr erster Kriminalroman oder waren die vorigen Werke auch in der Richtung angelegt? Das ist der erste Roman überhaupt und in dem natürlich auch der erste Kriminalroman, wobei ich ihn selber gar nicht so als Kriminalroman eigentlich sehe, sondern als Fortsetzung der Geschichten, die vorher schon existierten, mit derselben Mannschaft, mit dem Rollstuhlfahrer Groll und seinem Freund und Kollegen, dem Dozenten, dem Soziologen. Da gibt es ja mittlerweile eine Reihe von Geschichten, die auch ständig neu noch weiter entstehen. Und bei dieser Sache hat sich das dann eigentlich in diese zumindest vordergründige Kriminalstruktur weiterentwickelt. Das heißt, das Hauptthema ist eigentlich das, wie bei Groll erfährt die Welt, dieser ständige Dialog zwischen dem Groll und dem Soziologen. Genau, über die Bedingungen von Behinderten in der Welt. Und ja, wobei sich das in der letzten Zeit, in den letzten Jahren etwas verändert. Es war früher sehr stark, ist auch jetzt noch in einzelnen Texten sehr stark, einfach die Auseinandersetzung mit Behinderung und gesellschaftlicher Umgang mit Behinderung und vor allen Dingen auch quasi die erfreuliche Seite von Behinderung auch zu thematisieren, dass man nämlich Dinge und Herrschaftsmechanismen erlebt, die man vorher sicher nicht in dieser Form gesehen hat. Und man erfährt einiges über die Gesellschaft, wenn man in diesem Verfremdungseffekt quasi lebt. Noch dazu, wenn man vorher auch relativ bewusst als Nichtbehinderter gelebt hat. Also man hat quasi einen zweiten Anlauf, eine zweite Möglichkeit, Wirklichkeit zu beurteilen. Und es hat sich in den letzten Jahren insofern etwas verändert, als quasi das Behindertenthema, die Behindertenfrage immer vorhanden ist, manchmal an die Oberfläche kommt, aber die Geschichten, die erzählt werden, haben oft damit nicht vordergründig etwas zu tun. In dem Fall ist es eine Geschichte, die noch sehr stark mit diesem Behindertenthema zu tun hat. Bei den nächsten, was sich so abzeichnet, wird das gar nicht mehr so stark sein. Und die quasi innerliterarische Geschichte ist eigentlich etwas, was nicht vom Kriminalroman herkommt, sondern ist die ganz alte Dialogstruktur in der Prosa. Ich habe mir mit den Spaß gemacht, das zurückzufolgen. Das geht wirklich bis Don Quixote zurück, diese Auseinandersetzung immer zwischen Sancho Panza und dem Don Quixote, diese Dialoge. Dann wurde das aufgenommen von Tristram Shandy, also von Laurence Sterne im Tristram Shandy, auch diese Dialogstruktur. Diderot wiederum hat auf Sterne rekurriert mit Jacques, der Fatalist, und sein Herr und Rameaus Neffe. Und Brecht wiederum hat in den Flüchtlingsgesprächen auf diese Diderot-Struktur rekurriert. Und das sind eigentlich quasi die Vorbilder der ganzen literarischen Vorbilder dieser Zweierstruktur. Also wo man Welt anhand von zwei Personen, die Welt brechen, erzählt. Und dass das dann auch noch zusätzlich eine Kriminalstruktur entwickelt hat, war mir eigentlich beim Schreiben gar nicht bewusst. Das heißt, diese Kriminalstruktur hat sich nachher ergeben, so aus der Entwicklung der Geschichte. Die hat sich eigentlich aus der Geschichte ergeben, weil die beiden fahren los nach Ungarn. Der Groll hat dieser behinderte Journalist hat den Auftrag von seinem New Yorker Verleger, diese Sache in einem nordungarischen Behindertenheim zu recherchieren. Und auf dem Weg dorthin gibt es jede Menge Umwege und jede Menge Abenteuer, die die beiden erleben. Diese Sache hat dann eine Eigendynamik auch angenommen. Und ja, also es ist nicht so gewesen, beim klassischen Kriminalroman hat man immer einen Polizisten, der irgendetwas aufklärt und dann erfährt man etwas über die Soziologie der Polizei, wie es bei den italienischen Kriminalschriftstellern jetzt immer mehr der Fall ist, oder auch bei Sjöwall Wahlöö schon der Fall war. Ne? Das interessiert mich eigentlich weniger. Also mich interessiert nichts weniger als Polizeistrukturen zu bearbeiten. Ne? Mich interessieren die Auswirkungen dieser Sachen. Und diese Auswirkung von zwei Personen brechen zu lassen in ihrer Verrücktheit und Subjektivität. Noch kurz zu dem Fall direkt, der sich da ergeben hat. Das ist ja doch eine relativ brutale Geschichte der Vermarktung von Behinderten in der Pornoindustrie. Für mich ist es vorstellbar, dass es das gibt. Haben Sie da irgendwelche Informationen zu der Pornoindustrie gesammelt? Hat das einen realen Hintergrund? Ja, man sollte vielleicht dazu sagen, worum es geht. Es geht im darum, dass in einem Behindertenheim in Nordungarn quasi als zweite Ebene existiert ein Porno-Business, in dem behinderte Menschen für sogenannte Snuff-Movies missbraucht werden. Also das sind Videos, in denen Leute zum Teil auch vor laufender Kamera zu Tode gequält werden oder schwerst missbraucht werden, auch behinderte Menschen. Und ich hätte das nie erfunden, hätte ich das nicht in New York in der 42. Straße in einer Reihe von Sexshops gesehen, dass es das gibt. Das ist interessanterweise auch die Gegend, in der die ganzen Fernsehanstalten in New York sitzen, rund um die 42. Straße. Und in diesen Sexshop und Videoshops dort wird das relativ offen sogar angeboten. Also neben Abteilungen für Tiersex, also Sex mit Tieren, gibt es dann auch diese Geschichten. Und ich habe mir einige dieser Videos angesehen und habe gesehen, dass im Hintergrund der Handlungen, die da ablaufen, manchmal irgendwelche Gebrauchsgegenstände, Flaschen oder ähnliches stehen, Seifendosen oder so, mit ungarischer Aufschrift. Und da bin ich dann hellhörig geworden, da ich sehr oft in Ungarn bin und Ungarn sehr gut kenne. Und habe dann versucht, wie ich das nächste Mal in Ungarn war, über Freunde in Budapest das etwas zu recherchieren und bin draufgekommen, dass Budapest das Pornozentrum Osteuropas ist und dass es auch einen relativ großen Zweig für diese Gewalt- und Snuff-Movies in Ungarn gibt und dass die Aufnahmeplätze und Orte, in denen diese Videos gedreht werden, teilweise in Nordungarn, teilweise in der Slowakei liegen, dass die Behinderten und die Leute, die dort arbeiten, von der ehemaligen Sowjetunion, also Ukraine, Rumänien bis hin nach Polen zum Teil kommen. Und ja, das ist ein sehr einträglicher Geschäftszweig, deren Produkte fast alle in den Westen gehen. Und das funktioniert, ich will nicht sagen unter direktem Wegschauen der Polizei, aber in Wirklichkeit nehme ich an, dass die ziemlich genau wissen, was da läuft. Und das wird halt über Korruption oder Ähnliches abgehandelt, sodass dort wirklich nichts passiert. Es ist ja wahrscheinlich auch kein Zufall, dass die Videos für den Markt, der ja größtenteils wahrscheinlich im Westen vertrieben wird, gerade im Osten so ist es. So ist es. Also das war schon erschreckend auch zu sehen, weil es eine Art von, ich will gar nicht sagen neokolonialer, sondern von kolonialer Ausbeutung ist, die unmittelbarer und brutaler und sinnlich erfahrbarer gar nicht sein kann. Aber das ist genau das Schicksal dieser Länder, nachdem sie ihr System aufgegeben haben. Sie haben nie die Chance gehabt, auch nur zweite Welt zu werden. Sie können nur dritte werden. Ja. Mit einigen wenigen Ausnahmen. Westungarn, Teile von Polen, Tschechoslowakei. Aber dann ist es schon wirklich dritte Welt, was da jetzt mittlerweile stattfindet. Mit eben auch diesen Einschlüssen. Ja, ich möchte noch zurückkommen jetzt auf den Dialog, den wir zuerst angesprochen haben, zwischen dem Soziologen und dem Groll, der in diesem Buch ja, wie gesagt, sich schon noch ziemlich stark auch mit den Lebensbedingungen von Behinderten auseinandersetzt. Der Groll, kommt mir vor, wird hier auch als ein Provokateur gezeichnet. Der Soziologe versucht, diese Angriffe dann irgendwie wissenschaftlich da zu sublimieren oder zu verbrämen. Er versucht immer sofort seine wissenschaftlichen Kapitel anzulegen, meistens eigentlich in psychologischer Form. Mhm. Ja, der Groll ist ein halbgebildeter, aber relativ erfahrener behinderter Mensch, der gelernt hat, mit seiner zusätzlichen Eigenschaft eben in dieser Gesellschaft zu überleben. Und der Dozent ist einer, der quasi aus der schönen, weichen Wolke der linken Weltsicht, die existenziell nicht gefährdet ist bei ihm, weil er Erbe einer reichen Familie ist, immer Welt versucht zu erklären in einer Art und Weise, dass sie mit der wirklichen Welt relativ wenig zu tun hat. Und das ist ja etwas, was gerade in Österreich, in der Linken, das habe ich ja in den letzten 20 Jahren erlebt, bei den vielen linken Sozialdemokraten oder auch anderen, ich will das gar nicht jetzt politisch eingrenzen, dass derartig viel an Wirklichkeitsverdrängung in anderen Teilen der Bevölkerung kaum existieren politisch, wie unter diesen linken Strukturen zum Teil. Ja. Und ich nehme mich da selber nicht aus, ich habe da ja auch lange Jahre sehr intensiv mich befasst damit und also die ganze theoretische Arbeit, das ganze Studium der Klassiker und das, und diese doch sehr mechanistischen, letzten Endes mechanistischen und teleologischen Vorstellungen, wie Gesellschaft abläuft, wie sich Gesellschaftsformationen verändern, das hat schon eine enorme Sicherheit einige Zeit lang vermittelt und trotzdem war es unglaublich hohl. Nun bin ich aber auf der anderen Seite auch kein Konvertit. Also ich stehe zu dem, was ich gelesen habe und das, was ich verstanden habe und bin in diesem Sinn wahrscheinlich auch noch Marxist und ein klassischer, eher orthodoxer Linker. Nur hat mich im Zuge auch der Behinderung, die hat mir da einiges an positiven Möglichkeiten noch zusätzlich verschafft, gelernt auch zu sehen, wie in anderen Staaten, zum Beispiel Westeuropa, behinderte Menschen leben, wie auch ein doch sehr freier Kapitalismus bestimmte Möglichkeiten von Integration und dem Weiterbestehen lassen von anderen Lebensformen auch noch zulässt. Und das hat in Österreich das so nicht funktioniert. Und das hat mich dann dazu geführt, dass ich mich immer mehr beschäftigt habe mit der österreichischen Geschichte, weil offensichtlich ist nicht der Kapitalismus allein das Problem, sondern auch die Geschichte, die also bis in die Gegenreformation zurückreicht in Österreich, also das Lustfeindliche, Sinnenfeindliche und so weiter, diese ganzen Geschichten. Und von da an habe ich dann eben mich immer mehr mit dem Kapitalismus auseinandergesetzt, auch im Sinne, oder auch was seine revolutionären, ständig die Gesellschaft umwälzenden Potenzen anlangt. Ne? Und das ist manchmal schon sehr erstaunlich, was dieses Gesellschaftssystem bei allem Schrecken auch immer noch hervorbringt. Ne? Und es ist ja, derzeit ist es ja ganz offen und wirklich sehr spannend zu sehen, in welche Richtung sich die Linke, sofern man überhaupt noch von einer konsistenten Linke ausgehen kann, weiterentwickeln. Aber diese reine religiös verbrämte Gegenwelt, also das war schon ein schöner und toller Entwurf, ja, von mir aus auch noch einige Jahrzehnte weiter hätte dauern können, aber es konnte, glaube ich, nicht wirklich erfolgreich sein auf die Dauer. Weil mein Eindruck ist der, dass diese rüde Form des Sozialismus und Kommunismus sehr stark mit dem Krieg zusammenhing. Also Kriegskommunismus, Kriegsstrukturen, das geht noch in diesem System, aber friedliche Entwicklungsmöglichkeiten mit quasi ohne Wertgesetz, da hat es dann nicht mehr so ganz funktioniert. Ne? Ich möchte an dieser Stelle nochmal ein kurzes Stück aus dem Text vorlesen. Wir fuhren ein Stück Donau aufwärts, tankten und überquerten den Donauamm bei Tahitofalu. Im Dorf blieb ich stehen und kaufte das Frühstück ein. Nach wenigen Kilometern Fahrt durch Viehweiden und abgeerntete Maisfelder gelangten wir an die Vatscha Fähre am Hauptstrom. Sie verkehrte zu jeder vollen Stunde. Wir hatten noch reichlich Zeit und packten das Frühstück aus. Ich schnitt frisches Weißbrot und legte die Scheiben auf die Motorhaube. »Das gibt einen feinen Toast«, sagte ich. Das Frühstück bestand weiters aus fetter Touristensalami, speckiger Cabanossi, slowakischem Räucherkäse, einer Flasche Villani Pinot Noir und Knoblauch. Der Dozent sprach den Speisen mit großem Appetit zu, kritisiert aber, sie seien zu fett, schwer verdaulich und insgesamt der Gesundheit abträglich. Ich ärgerte mich darüber so sehr, dass ich das Faible des Dozenten für gesunde Kost mit dem Fortleben narzisstischer Denkweisen verknüpfte. Nichts widere mich mehr an als gesundheitsbewusste SSler, die noch in fortgeschrittenem Alter sportliche Höchstleistungen erbrächten und ihren Körper als Beispiel für den Triumph des Willens über den Geist ausstellten, sagte ich und fügte hinzu, dass ich auch menschlich von ihm enttäuscht sei, denn ich müsse nun einsehen, dass er sich ebenso in die verbrecherische Reihe von Rohköstlern und Dunkelmännern einreihe wie seine Eltern. »Wer ist ein Rohköstler und Dunkelmann?« rief der Dozent empört. »Hitler war Rohköstler«, erwiderte ich, und er umgab sich mit den Schwarzkitteln der SS. »Ich solle endlich aufhören, ihn für seine Eltern verantwortlich zu machen«, sagte der Dozent ärgerlich. »Das sei Sippenhaftung und folglich sei ich nicht besser als jene, die ich attackierte.« »Faktum ist, dass Sie mit Ihren Eltern nicht gebrochen haben«, erwiderte ich. »Sonst würden Sie den braunen Unsinn von der gesunden Ernährung eines deutschen Herrenmenschen nicht mitmachen. Ein niedriger Cholesterinspiegel für den Führer, verliere Gewicht für das Reich, jedes Gramm Fett schwächt die Abwehrkraft. Und wie die braunen Parolen alle lauten, die jetzt von manchen Grünen nachgebetet werden. Mein Körper ist kein Sturzkampfbomber, mein Blutdruck nicht kriegswichtig. Also genieße ich die fetten ungarischen Würste und trinke dazu so viel Rotwein, wie ich will. Ich bin auch kein Wasserwanderer, wie die Nazis die Faltbootfahrer tauften. Ich battle nur. Und ich schreibe keine Zeile für Zeitschriften, deren Chefredakteur sich Schriftleiter nennen lässt, als würde sein Organ von der Reichsschrifttumskammer herausgegeben. Es sei unter seiner Würde, sich mit diesem Unsinn zu befassen, meinte der Dozent. Lieber werde er sich die Beine vertreten. Er inspizierte ein verfallenes, hölzernes Salettl, das auf einer unterspülten Uferböschung über dem Fluss hing. Ich beobachtete die Passage des ungarischen Werkstattschiffs Jektörö 7 und eines holländischen Luxusliners, der neogotisch gestylten Erasmus. Die Fähre befand sich in der Mitte des Stroms. Es war die Abad, eine der größten Motorfähren auf der Donau. Sie konnte bis zu 1000 Passagiere aufnehmen. Sie näherte sich unserer Uferseite mit hoher Geschwindigkeit. Ich sah den Dozenten auf der asphaltierten Fährenauffahrt umhertanzen und rief ihm zu, er solle zur Seite gehen. Aber er hörte nicht auf mich. »Springen Sie«, brüllte ich. Vor dem Aufsetzen würde die Rampe wie eine überdimensionale Sense über den Asphalt schleifen. Im letzten Moment, die Rampe senkte sich bereits, sprang ein struppiger Hund mit einem mächtigen Satz an Land und vertrieb den Dozenten mit wütendem Gebell aus der Gefahrenzone. Dann trottete der Hund zu mir und verlangte mit einem selbstbewussten Blick Belohnung. Bereitwillig arrangierte ich etwas Wurst und Brot für ihn. »Ich dachte, Sie verabscheuen Hunde«, sagte der Dozent, der näher gekommen war. »Das ist kein Hund, sondern ein Mensch«, erwiderte ich, »und er heißt Bruno. Zumindest was den Hund angeht, hatte Imre also nicht gelogen«, dachte ich. »Gibt es für Sie denn keine andere Möglichkeit, Hunde zu akzeptieren, als sie zu Menschen zu machen?« »Nein«, sagte ich, »das Aufspüren von menschlichen Zügen ist in der Tat die einzige Möglichkeit, sich mit einem Tier einzulassen. Im Übrigen sollten Sie Bruno dankbar sein, er hat Ihnen das Leben gerettet.« »Übertreiben Sie nicht«, wehrte der Dozent ab. »Ich hatte die Situation im Griff. Das war nicht zu übersehen. Was haben Sie eigentlich am Wasser gesucht?« »Er sei von dem Schloss am anderen Ufer fasziniert gewesen«, schwärmte der Dozent. »Ein großartiges Gebäude, es sehe aus, als habe ein Zuckerbäcker sich verewigt. Unter den Habsburgern und unter Horthy seien dort Revolutionäre eingesessen«, erwiderte ich. »Mein Urgroßvater väterlicherseits sei bei Ihnen gewesen.« »Selbstverständlich«, sagte der Dozent, »Ihr Vorfahre war sicher ein namhafter Revolutionär.« »Unsinn«, erwiderte ich, »er war Gefängniswärter.« »Ich scheue mich nicht, es niederzuschreiben, aber G. ist rechthaberisch bis zur Blödheit. Er verteidigt altösterreichische Ausdrücke und spricht das Wort Demokratie wie ein Adeliger als Demokratie aus. Sein Gemüt, das steht für mich fest, ist barock, seine Denkweise bolschewistisch. G. ist folglich ein Barock-Bolschewik. Ein Mensch, der zwei untergegangene Epochen in sich vereint und von beiden das Schlechteste übernommen hat. Vom Barock die Zügellosigkeit und vom Bolschewismus das Kasernendenken. Vielleicht sollte man aber sowohl das Barock als auch den Bolschewismus vor ihm in Schutz nehmen. Seine Auffassung von beiden ist nämlich nur vulgär. Wiederum bestätigt sich mein Befund, dass G. eine unreife Persönlichkeit ist, die so tut, als sei Behinderung ein Entschuldigungsgrund für menschenfeindliches Verhalten. Wer ständig von der Zivilisation schwärmt, ist doch selbst nur ein Barbar. Umso wichtiger, dass ich den Überblick behalte. G. weiß gar nicht, wie sehr er in Wahrheit auf mich angewiesen ist. Fette Würste und Rotwein zum Frühstück. Kein Wunder, dass man an jeder Straßenecke Opfer von Schlaganfällen trifft. Bin neugierig, was G. in Eger vorhat, würde am liebsten die Polizei einschalten. Sehen Sie da jetzt die Möglichkeit oder momentan Ansätze, dass sich in der Linken etwas entwickelt, eben durch diesen nicht mehr vorhandene Utopie des funktionierenden geschlossenen Systems des Sozialismus, da eine neue Form des Protests oder auch Widerstands gegen jene Negatives, die der Kapitalismus hat? Oder geht die Linke da eher vorbei? Also ich habe zum Teil den Eindruck, dass in Österreich wirklich, nicht nur in Österreich, auch in Deutschland, ganze Traditionszusammenhänge von Widerstand gebrochen sind. Und die Grünen sind zum Teil das Medium dieses verlustig gegangenen Wissens um kapitalistische Strukturen. Die Gewerkschaften sind auch nicht mehr in der Lage, das weiterzuführen. Das sind sie zum Teil in den südlichen Ländern, in Italien, Frankreich, Spanien. Und ich denke, dass eine linke Struktur oder linke Zusammenhänge nicht zu bekommen sind ohne Aktionen, also ohne politische Bewegungen, die auch auf der Straße stattfinden. Ja, vielleicht noch zum Thema des Kriminalromans an sich. Sie haben es gesagt, so die Polizeistruktur interessiert sie eigentlich gar nicht. Ich denke, es wäre auch eine Möglichkeit, in einem Roman sozusagen die Strukturen der Kriminalisierung, die in der Gesellschaft ja sehr eng mit der Herrschaft verknüpft sind, aufzugreifen. Ich weiß allerdings auch nicht, ob das bei der Flut von Medien, die sozusagen die Kriminalität schaffen, sich noch aufbrechen lässt. Da bin mir nicht sicher, ob da noch Chancen bestehen. Naja, es braucht, also das Entscheidende in dieser Hinsicht ist, dass man eine Geschichte hat, die von sich aus Weiterungen hat. Also man braucht eine Art ästhetischen Kern, der so stark ist, dass er von sich aus beginnt, Welt, also wie ein in die Erde gesetzter Kirschenkern, und dann wird irgendwann einmal ein Baum draus. Also die Geschichte muss aufgehen. Wenn die Geschichte aufgeht, und das ist dann immer der Glücksfall, oder teilweise kann man da auch zumindest Erfahrung einbringen, dass man faule Kerne eben nicht in den Boden setzt. Aber wenn die Geschichte aufgeht, dann besteht die Möglichkeit, letzten Endes im Nachhinein eine Möglichkeit zu kriegen und eine Handlung zu bekommen, die auch diese Kriminalisierungsstrukturen miterzählt. Was ganz unmöglich ist oder was schlecht ist, ist, wenn man quasi mit einer Folie oder mit einer Vorgabe an die Geschichte an bestimmte Sachen herangeht. Bei dem Roman war es zum Beispiel so, dass ich, nachdem die beiden abgefahren sind nach Ungarn, um dort zu recherchieren, das sind so die ersten ursprünglich 100, 150 Seiten gewesen, dann habe ich das so stark gekürzt, ist die ganze Sache gestanden, wie ich auf die Geschichte mit diesen Behindertenvideos gestoßen bin, weil ich mir lange Zeit nicht sicher war, soll ich das erzählen, kann ich das erzählen, wie wird das aufgenommen. Und erst wie ich mich dann ganz auf die Geschichte eingelassen habe und die Geschichte quasi sich selber weitererzählt habe und ich es zugelassen habe, habe ich dann erst gesehen, da entsteht etwas, von dem ich selber dann beim Lesen nachträglich zurückgeschreckt bin. Aber die Geschichte war einfach stark vorhanden, sie war da. Und ich denke, sofern, wenn man sich nicht auf ein derartiges Abenteuer einlässt, dann ist es besser, so etwas gar nicht zu tun. Also ich kann mir nicht vorstellen, mich hinzusetzen, das gilt auch für die kleinen Grollgeschichten, die ich schreibe, dass ich bei den meisten Geschichten nicht weiß, wie sie ausgehen. Das geht im Schreiben, entwickelt sich das über die Sprache, und manchmal gelingt es dann eben oder stellt sich ein Zustand ein, wo die Geschichte sich einfach selber weitererzählt. Und da kann man dann entscheiden, ist es lang genug, um eine längere Geschichte zu sein, oder ist es nur eine kurze Sache. Aber wenn dieses Überraschungsmoment einmal wegfällt, dann glaube ich, sollte man nur mehr Essays schreiben und keine erzählende Prosa oder eben Theaterstücke, was ich auch tue. Ne? Thank you. Sie haben es da jetzt gerade angesprochen, Sie selber haben ja auch mal eine Zeitung herausgegeben. Das ist ja sicher eine ganz andere Art des Schreibens und auch eine andere Art, Inhalte zu vermitteln. Sie wenden sich jetzt mehr der Literatur zu. Sehen Sie da die, für Sie einfach die adäquatere Art des Ausdrückens oder auch eine besser an die Menschen heranzukommen? Also der zweite Gesichtspunkt spielt da überhaupt keine Rolle. Es ist einfach so, dass das Schreiben für mich eigentlich zum Lebensmittelpunkt geworden ist und das schon auch noch in der Zeit, in der ich die Zeitschrift Den Streit gemacht habe. Und man kann sich einige Zeit lang Gewalt antun, büßt es dann ohnehin durch alle möglichen Somatisierungen und Krankheitserscheinungen. Aber irgendwann einmal lernt man das, damit umzugehen. Und ich habe dann die Konsequenzen gezogen, indem ich mir genau überlegt habe, wenn man schreiben will, muss man so leben, dass man schreiben kann. Und ich habe damals gearbeitet, war im Wirtschaftsministerium, das war also notwendig für mich, um mit dieser ganzen Krankheit und Behindertensituation irgendwie auch ökonomisch überleben zu können. Aber ich habe dann alles hingeschmissen, bin mit ganz wenig Geld in die Berufsunfähigkeitspension gegangen und habe mich eigentlich von Anfang an, von ganz unten beginnend, ausschließlich als Schreibender durchgeschlagen. Und bin jetzt so weit, dass ich sagen kann, ich kann vom Schreiben leben. Ja. Aber reich und wohlhabend wird man nicht dabei, es geht, ja. Man kommt durch. Ja. Wäre ich im Ministerium geblieben, was ich ja auch hätte tun können und hätte nebenbei weitergeschrieben, bin überzeugt, all die Texte nicht entstanden und Stücke entstanden, die ich in den letzten Jahren geschrieben habe. Außerdem reise ich sehr viel, es wird immer mehr, bin immer mehr unterwegs, weil ich einfach den anderen Blick auf Österreich immer mehr schätze und auch auf mich selber, wenn ich mich in anderen Verhältnissen wiederfinde. Das wäre alles nicht gegangen. Und von daher war es eigentlich eine Entwicklung, die mit mir sehr stark zusammenhing und keine Frage, dass ich sagte, wo kann ich besser und intensiver und wie kann ich mehr Leute erreichen? Das ist auch eine Frage, die mich in der Literatur selber überhaupt nicht interessiert. Literarischen Projekte sind wieder Erzählungen? Oder? Also es entstehen ja laufend für die Volksstimme diese Grollgeschichten weiter. Ich schreibe auch für einige andere Zeitschriften. Was ich in der letzten Zeit intensiver mache, sind Essays zu bestimmten literarischen, auch politischen, ästhetischen Fragen. Also demnächst werde ich das neue Buch der Elfriede Jelinek für Literatur konkret eben intensiver besprechen, weil ich schon einiges über ihre Arbeiten geschrieben habe und mich das neue Buch daran sehr interessiert. Dann gibt es ein Stückprojekt, das mit der österreichischen Geschichte zu tun hat. Und es laufen jetzt das Drehbuch für die Verfilmung des Romans Giordanos Auftrag ist abgeschlossen. Jetzt laufen halt so die ganzen Finanzierungsgeschichten und wenn alles gut geht, könnte man eventuell nächstes Jahr drehen. Und dann ist natürlich, mein Verlag will schon lang eine Fortsetzung. Da schrecke ich aber zurück, weil ich für mich noch nicht geklärt habe, ob es da eine Fortsetzung geben muss in dieser Art. Was ich nur erlebt habe bei mir, dass ich in der Prosa eigentlich immer nur Grollgeschichten schreiben kann. Ich habe ein-, zweimal probiert, andere Erzählungen zu schreiben und habe irgendwie ein seltsames Gefühl gehabt, weil es war irgendwie ortlos. Ich brauche mich als Subjekt, Und mein erzählendes Subjekt ist der Groll. Und der ist für mich noch lange nicht fertig. Bei den Theaterstücken ist es mir überhaupt kein Problem. Da gibt es dann keinen Groll. Ne? Da gibt es andere Figuren und die erzählen ihre Geschichte. Aber in der Prosa, die doch das Subjektivste ist in der Literatur, sehe ich nicht ein, warum ich andere Helden entwickeln soll. Wie ist das, wenn ein Verlag jetzt so eine Fortsetzung will? Das ist ja eigentlich auch wieder so eine Forderung von außen. Mhm. Sehr ähnlich der Verlag braucht so ein neues Werk, weil sich das andere gut verkauft und geht irgendwie in den Ansprüchen dessen, der einfach die Geschichte aus sich heraus entwickelt, entgegen. Also tatsächlich ist es so, dass es natürlich Überlegungen gibt, wie ein weiterer Grollroman ausschauen kann. Der ist auch im Kopf schon, sind die Strukturen auch vorhanden, schon seit längerer Zeit. Aber ob das in dieser Form auch passieren wird, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich mich nicht äußeren Zwängen aussetzen will, weil ich einfach, der ist mir sehr ans Herz gewachsen, diese Figur. Das klingt jetzt allzu freundschaftlich, das ist auch oft eine Feindesbeziehung. Ja? Aber die Figur ist mir halt sehr nahe. Die hat viele Züge von mir, andere Züge nicht von mir. Sie hat auch alle schlechten Züge von mir zum Teil. Und also sie ist für mich eine Möglichkeit, Wirklichkeit zu bewältigen auch. Und das kann ich nicht dadurch gefährden, indem ich da jetzt von außen kommende Vorgaben erfülle. Und bei den Dozenten ist es ähnlich. Es muss eigentlich eine Geschichte da sein, die von sich aus sagt, ich will jetzt erzählt werden, und wenn sie stark genug ist und sich durchsetzt, dann wird es stattfinden. Wenn es das nicht ist, dann werde ich es nicht erzwingen. Ich danke für das Gespräch. Das Buch Giordanos Auftrag von Erwin Ries ist im Elefantenpress Verlag erschienen. Die Musik dieser Sendung stammte von José Manuel Cano Robles aus der CD En tu recuerdo. Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.